Gamer, Traum, Real Life. Ich will teleportieren können. Was würde ein Gamer machen, wenn er im Real Life teleportieren könnte? Gamer bekommt von Gott die Fähigkeit. Teleport für 24 Stunden. Gamer teleportiert sich zu seiner Gamer Meile. Endlich die Leute mal sehen und umarmen. Verliebter! Gamer hat 24 Stunden im Real Life Teleport. Teleportet sich zum Gamer. Girl, zusammen wird gekuschelt. Aber dann der Plan. Der Plan. Sie teleportieren sich ohne Umwege nach Frankfurt, direkt in den Tresor der größten Bank, nehmen die Kohle und teleporten sich weg. Jetzt Garmisch PCs für alle Mates kaufen. Yes, Digga! Genug Geld für immer bedeutet für immer morgens bis abends zocken. Gaming ist Leben. Und das Khmer Girl. Die zwei heiraten Real Life, gründen einen Gaming Club und nennen es Gaming EV ab 30. Gaming ist Leben. Und ein Jahr später bekommt das Gamer Girl im Real Life für 24 Stunden die Möglichkeit, unsichtbar zu sein. Geil! Die ist unsichtbar.